WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio bei 1 Live und das ist unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Ich freue mich, dass ihr da seid und wie immer freitags haben wir hier eine freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich auf die erste Anruferin. Wer ist das? Das ist Erika und Erika ist 70. Guten Morgen, ja, Erika. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ich freue mich, dass ich mal endlich mit dir sprechen darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich kenne deine Sendung leider erst seit einem halben Jahr. Ja? Ja, durch Zufall bin ich drauf gestoßen und eins muss ich dir vorweg sagen, ich finde dich toll, wie deine Gelassenheit, deine Ruhe, die du ausstrahlst, das Dankeschön. Tut einem wirklich gut. Dankeschön. Ja, das findet man selten, dass man so ruhig bleibt und dass du auf die Leute so eingehst, das muss man einmal mal sagen. Guck mal, jetzt hast du uns erst entdeckt und uns gibt's ja schon 18 Jahre. Ja, ich weiß, ich habe ja die Jubiläumssendung auch gesehen. Ah, ja, ja. Ja, ja, und doch, ja, seit einem halben Jahr erst bin ich zu Zufall, weil ich jetzt auch öfter nachts auf bin und wach bin und... So, meine Liebe, um was geht's denn? Ich hatte das dem Christian schon erzählt. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, und zwar geht es um meinen Mann. Er liegt jetzt leider im Sterben. Mhm. Ich hatte mich jetzt erschrocken vorhin, als der Christian anrief, weil ich dachte, das Krankenhaus wäre es gewesen. War ich schon ein bisschen... Er hatte mich ja um 12:30 schon mal angerufen. Also Christian ist mein enger Mitarbeiter, der dich zurückgerufen hat. Richtig, ja, genau. Wo er das erste Mal angerufen hatte. Mhm. Da bin ich dann schnell gerammt hier, schnell auf einmal. Ich denke, ach... Weil ich um 11:30 hatte ich schon im Krankenhaus telefoniert, wie es meinem Mann geht im Moment. Wir waren den ganzen Tag auch da heute. Wie ist denn die Lage bei ihm genau? Ja, der hatte vor 3,5 Jahren einen Schlaganfall. Ja. Und dann auch noch 6 Wochen vor der Rente. Ach du je. Das kam dann auch noch dazu. Und seit 2 Jahren ist er jetzt also ein permanenter Pflegefall. Er konnte gar nicht mehr laufen, sprechen hat er da, also durch den Schlaganfall auch verloren, also ein bisschen, ich habe es näher verstanden, aber er konnte jetzt gar nichts mehr machen. Nicht mehr alleine sitzen, nicht mehr alleine essen, nicht mehr aus dem Bett alleine. Ich musste ihn rausholen, immer morgens, mittags zum Essen, füttern. Er konnte gar nichts mehr alleine. Hast du das alles alleine geschafft? Bitte? Hast du das alles alleine geschafft? Ja, ich habe dann einmal in der Woche zum Baden Pflegedienst dann hier gehabt. Ja. Ne, und alle 5 Wochen, dann haben wir dann auch einen Katheter, die dann im Bett liegen, die nicht mehr können. Alle 5 Wochen Katheterwechsel und dann auch Fußpflege, was dann so dazugehört. Die kamen dann ins Haus. Ganze Programm. Aber das andere habe ich jetzt zum Teil alles alleine noch gemacht. So, jetzt liegt er aber im Krankenhaus und es geht ihm noch schlechter. Ja, jetzt ist er 14 Tage im Krankenhaus, weil auf einmal wieder irgendwas mit ihm passiert ist. Ich weiß es nicht. Also er war gar nicht mehr ansprechbar jetzt. Und jetzt kam auch das Thema, er war erst ein paar Tage auf einer normalen Station und dann ist er auf die Intensiv gekommen. Dann sagten uns die Ärzte, dann er hätte Leber- und Nierenversagen. Und dann kam auch das Gespräch mit lebensverlängernden Maßnahmen. Ja. Hat uns die Ärztin darauf angesprochen. Ja, und jetzt meine Tochter, die war dann auch mit bei mir, meinem Schwiegersohn. Und ich kam eigentlich gar nicht richtig zu Wort eigentlich da, weil meine Tochter das gleich ablehnte, geht nicht und so. Und als ich dann abends hier saß, dann habe ich dann so überlegt, denk, haben wir jetzt richtig entschieden. Was ist denn konkret gemeint mit lebensverlängernden Maßnahmen? Ja, wenn er jetzt, sagen wir mal, weg wäre, jetzt wieder zurückholen. Ja. Oder eventuell hat ja Nierenversagen an der Dialyse dran oder was ich, Beatmung, Kunstbeatmung, dann wird es alles, wenn das nicht mehr klappen sollte. Das sind ja alles diese Maßnahmen. Ja. Dann hängt man dann nur an der Dialyse oder man hängt nur an der Maschine, sagen wir mal so. Ja, und deine Tochter hat gesagt, nein, das... Ja, sie hat dann so spontan irgendwie auch, wir haben gesehen, wie elend er da lag und hat dann wohl spontan auch gesagt, nein. Und du bist ja unsicher jetzt, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich war mir jetzt dann abends, habe ich hier gesessen und dann habe ich gedacht, mein Gott, ist das denn jetzt richtig, was du gemacht hast? Gibt es denn, hast du denn früher mit deinem Mann mal über dieses Thema gesprochen? Ach, eigentlich nicht. Ja, das muss ich ehrlich man. Sagen, das war ein Fehler, wir haben das, das war ein Fehler, das hätte man nicht machen sollen. Aber mein Mann ist auch so ein Typ, der ist so ein, wie soll ich sagen, so ein richtiger ruhiger Vertreter. kann man so sagen, ja. Ein ruhiger Vertreter. Ja, ja, mhm. So, der hat ja für sich gar keine eigene Meinung irgendwo. Ich war an für sich immer die Antriebskraft hier. Ich bin so ein bisschen spontaner und, Aber du, wie viele Jahre seid ihr verheiratet? In 2 Monaten werden es jetzt 32. Ich bin in 2. Ehe verheiratet. Ja. Okay. Die Kinder sind aus 1. Ehe, die 3, die ich habe. Mhm. Aber die kennen ihn länger wie ihren Vater. Also er ist praktisch ihr Vater. Also ein enges Verhältnis zwischen den beiden. Ja, genau, weil du den Vater, der, da haben sie nicht so lange gekannt wie ihn. Du kennst diesen Mann sehr gut. Wenn 32 Jahre zusammen war, kennt man einen richtig, Menschen. Richtig. Was glaubst du denn, auch wenn er vorher nie was gesagt hat, aber nach deiner Einschätzung, was glaubst du, wie er die Sache denn beurteilen würde? Mir ist es egal. Ihm ist es egal? Ja, so in der Richtung. Das wäre ihm egal. Auch wenn ich hier mit ihm schon mal hier was gemacht habe oder irgendwas mal gesagt, dass er, mein Gott, Jürgen, er heißt auch Jürgen wie du. Mhm. Ich sag, dann passiert doch das, ja und? Irgendwie so. Also, bei der Thematik ist immer die wirkliche Grundfrage. Welchen Sinn haben lebensverlängernde Maßnahmen? Richtig, das habe ich ja mit. Haben die ausschließlich den Sinn, auf Biegen und Brechen ein Leben noch ein paar Wochen oder Monate hinzuziehen? Richtig. Oder besteht so eine Hauchchance, dass es dem Patienten wieder besser geht? Das ist die Frage. Genau, ich hatte jetzt auch gibt es also im Krankenhaus diese Seelsorger, den hat mir jetzt auch dann mit zugezogen, auf meinen Wunsch natürlich, wollte auch nicht, dass er rübergeht ohne, ja, wir sind zwar nicht gläubig so richtig so, aber etwas bin ich doch irgendwie so ein bisschen, und ich wollte auch nicht und habe auch mit dem darüber gesprochen. Und er hat auch dann so gesagt, bringt es denn überhaupt was? Und ich habe auch mit den Ärzten dann gesprochen, soll die Maschine sein Leben jetzt bestimmen? Mhm. Haben die Ärzte denn dir auch nur einen Hauch von Hoffnung gemacht, dass du... Ja, jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also es ist keine Besserung eingetreten, nichts mehr, weil alles ist alles flach jetzt wieder, ist alles flach. Also man kann sagen, im Prinzip liegt er im Sterben. Ja, er liegt im Sterben. Und diese verlängernden Maßnahmen würden das Sterben nur hinauszögern. Genau. Kann man das so sagen? Das ist richtig, deswegen... Die haben auch jetzt alles weggenommen. Er hat ja künstliche Nahrung gekriegt, hatte eine Magensonde. Die haben auch alles jetzt weggenommen. Er kriegt nur noch Flüssigkeit. Und jetzt war er heute auch ein bisschen unruhig. Er atmete schwerer und er kannte uns zwar nicht mehr, aber man hatte das Gefühl, dass wir in einem Raum waren, dass er irgendwie vielleicht was sagen wollte. Er wirkte erregter. Und dann haben wir dann die Ärztin nochmal gesprochen. Dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ich gebe ihm ein bisschen Morphium. Das entspannt ihn ein bisschen, dann schläft er ruhig. Kann sein, dass er dann jetzt rein rüberschläft. Ja, also aufgrund dessen, was du mir jetzt erzählt hast, aufgrund der Dinge, sage ich auch, die Entscheidung ist richtig, dass man all diese Maßnahmen unterlässt, weil das eine unnötige Quälerei ist. Ja, aber man ist ja immer, man klammert sich an irgendeinem Strom immer mal so irgendwo und man schiebt das ja, man will diese Endgültigkeit ja nicht wahrhaben. Aber man muss immer im Kopf haben, was ist das Beste für den schwerkranken Menschen. Ja, genau. Aber ich sehe jetzt das Bild vor ihm, ich saß vorhin hier, ich sehe das Bild vor ihm, er liegt da jetzt so vor sich her, und vegetiert da vor sich her, so, wissen Sie, weißt du, so. Aber das ist wieder was mir wieder Unbehagen bereitet. Ja, aber andererseits würde es ihm nicht anders und nicht besser gehen, wenn er an den Apparaten liegen würde. Ja, dann wird er vielleicht noch mehr vegetieren. Ja. Vielleicht kann er so die Gnade des baldigen Todes erfahren. Ja, das haben wir ja auch erhofft, dass es dann auch schnell und ruhig gehen soll. Er hat ja nun schon die Frau, die letztens bei dir in der Sendung war, vor 2 Tagen, 3 Tagen, die ja vor 6 Wochen ihren Mann und ihren Sohn verloren hat, mit welcher Fröhlichkeit die das... Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, ich auch. Also ich bin eigentlich auch ein Mensch, ein starker Mensch eigentlich, ja. Ich bin auch irgendwie so ein fröhlicher Mensch, auch eigentlich immer, und ich bin genau das Gegenteil von meinem Mann immer gewesen, ja. Und aber irgendwie bedrückt es mich irgendwo. Ja, aber ich finde das ja auch völlig normal. Ja, und das, was die Anruferin gesagt hat, entspricht nicht meiner Gefühlswelt. Also nein, auch nicht. Ich war da wirklich überrascht, dass du das so hingenommen hast, innerhalb von 6 Wochen. Dass du, wenn du deinen Mann jetzt im Krankenhaus liegen hast und du weißt, der Mann wird bald sterben und der liegt im Sterben, dass man da angeschlagen ist, dass man hin und her überlegt, mache ich alles richtig, habe ich alles richtig gemacht, das halte ich für völlig normal, Erika. Ich glaube, dass ihr, deine Tochter, du, dass ihr richtig entschieden habt. Richtig war, ne? Und offensichtlich haben die behandelnden Ärzte, sogar der Seelsorger, auch diesen Eindruck. Richtig. Also, dann lasst ihn in Ruhe und überlasst es der Natur, wie es jetzt weitergeht. Ihren Lauf irgendwie. Ja. Er sagt auch, wir sollen nicht dauernd bei, ich wollte ja auch, dass ich die Nacht vor der Nacht bei ihm bleiben, hat man mir auch von abgerufen, weil der Seelsorger sagte auch, Vielleicht erfreut sich, wenn die Familie da ist. Mhm. Vielleicht möchte er aber die letzten Minuten für sich alleine haben. Das glaubt man, ja. Ich sag, von dieser Warte habe ich das noch gar nicht gesehen, dass er alleine für sich sterben möchte. Sagt er, gehen Sie ruhig nach Hause, kommen wieder, gehen auch mal raus, wenn Sie hier sind und alles so, dass er so, ja. Man weiß nicht, wir reden mit ihm. Ich weine nicht vor ihm, mache ich nicht. Erika, niemand weiß, was in einem Sterbenden vorgeht. Richtig, wir reden normal mit ihm. Ich erzähle, wir haben 4 Katzen, das sind seine Lieblinge auch. Ich erzähle ihm von zu Hause alles, was so passiert. Ich erzähle ihm auch alles, ja. Weil man nie weiß, wir haben das Gefühl gehabt, er guckt uns an. Aber man weiß nicht, ob er es wirklich versteht. Das ja, ist genau, klar. Genau. Also ja, ich glaube, ihr habt es richtig gemacht. Ja. Wünschen wir ihm, dass er kein langes Leid mehr ertragen muss. Richtig. Schmerzen hat er keine, das sagt die Ärztin ja auch. Also, aber er liegt auch da, der rührt ja gar nichts mehr. Er rührt ja gar nichts mehr, das ist ja das auch. Er rührt ja nichts mehr. Und dir wünsche ich, dass du dann die Kraft hast, das zu verwinden und damit umzugehen. Das wird natürlich in der ersten Zeit schwer sein. Ja, sicher. Ich habe meine Kinder alle in der Nähe hier. Das ist dann, das hilft geht das auch alles so. Ist immer gerade jetzt, ist man vor der Weihnachtszeit, ist man noch ein bisschen emotionaler eingestellt wahrscheinlich, ja, weil das vor Weihnachten jetzt auch noch passiert. Aber er hat ja auch nur eine lange Leidenszeit hinter sich und vielleicht ist es dann auch eine Erlösung für ihn. Er hat oft gesagt, das dauert nicht mehr lange. Das habe ich immer oft gesagt, red doch nicht so ein Blödsinn, habe ich immer gesagt. Ja, er sagt oft immer, es dauert nicht mehr lange. Erika, ich wünsche dir und deinem Mann viel Kraft, alles Gute. Ja, ich danke dir. Und dass alles gut. Und grüß mir mein Köln. Ich bin auch eine Kölnerin, aber das mache ich schon sehr gerne. Lange weg. Ja. Liebe Erika. Wir hatten ja auch 3 Todesfälle dieses Jahr noch in Köln, in der Familie, auch noch. Und alles. Aber ja, gut. Ich wünsche dir alles Gute, Erika. Danke ich dir. Ich tschüss. Danke auch und schöne Weihnachten. Dankeschön auch dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei. Unsere letzte Sendung in diesem Jahr ist das hier. Und hier ist Dominik, 24, guten Morgen. Hi, Domian. Ja, grüße dich. Dominik, hi. Um was geht's? Bei mir geht's um die Sportwettensucht. Die was? Sportwettensucht. Sportwettensucht? Genau, ja. Ach so. Erzähl mal, was genau und wie genau machst du das? Ja, das Ganze hat so mit 15 angefangen, also ich bin jetzt 24. Und mit 15 habe ich so angefangen, mal Bundesliga zu tippen, samstags am Wochenende für 2, 3, 4 Euro Einsatz. Mhm. Ja, und das Ganze hat sich jetzt ziemlich krass entwickelt und mittlerweile tippe ich jeden Tag, jede Nacht. Ich habe jetzt auch gerade noch was am Laufen. Du machst das online? Online überwiegend oder auch im Wettbüro. Ja. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, deswegen muss ich dich jetzt ein bisschen befragen. Wie viel Kohle kostet das pro Wetteinsatz? Das kann man ganz selbst bestimmen. Ich kann jetzt 1 Euro einsetzen, 10, 100, 1000, 10.000. Ach so. Wie viel gibst du denn so im, sagen wir mal, in der Woche aus? Das kommt drauf an, ich gewinne auch, aber mein Problem ist, wenn ich gewinne, dass ich dann die nächste Wette so hoch mache, dass ich wieder komplett da unten rutsche. Ist klar, das alte Lied. Aber dennoch, wie viel gibst du so in der Regel, sagen wir mal, in der Woche aus? So 200 Euro. Ja. Durchschnittlich. Ja. Bist du schon verschuldet? Oder auch, es ist auch schon mehr, aber im Moment ist es so bei 200 Euro, weil ich nicht mehr Geld zur Verfügung habe. Was machst du beruflich? Ich arbeite an der Tankstelle. Ja. Verdienst du auch nicht so die Masse, gehe ich mal von aus? Nee, ist auch nur Teilzeit. Also ich habe so knapp 800 Euro und das geht eigentlich komplett. Oh ja, 800 Euro haben und 200 Euro pro Woche verballern ist natürlich dann krass. Ja, ich wohne noch zu Hause. Ja, hast du dich auch schon verschuldet? Ich bin auch verschuldet, ja. Bei wem und wie viel? Ich habe mir einen Kredit aufgenommen über 5000 Euro, weil ich mir ein Auto kaufen wollte. Aber das hat mich komplett verzockt. Echt? Mein Ziel war, dass ich das Geld verdoppel, mir das Auto kaufe und das Geld gleich nochmal auf der Tasche habe, beziehungsweise den Kredit sofort zurückbezahlen kann. Das heißt, das Geld ist aufgenommen, das Geld ist weg. Das ist weg, genau. Du hast es verspielt, du hast kein Auto und sitzt jetzt auch noch mit deinen wenigen Einkünften auf 5.000 Euro Schulden bei der Bank. Genau, und ich habe noch ein paar tausend Euro Schulden bei meiner Mutter. Bei der du noch wohnst zu Hause? Genau, ja. Bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Eigentlich bei meinen Eltern, aber meine Mutter hat es mir halt immer gegeben. Ja, wissen die Bescheid, was du da machst? Nee. Was glauben die denn, wofür du das Geld brauchst? Ich habe mal gesagt, so für Urlaub oder für meinen Wochenendtrip. Aber du bist doch gar nicht in Urlaub. Nee, ich war dann halt mal für ein paar Tage weg, bei Freunden oder so. Ja. Meine Eltern verdienen halt auch ganz gut. Und die fragen dann nicht weiter nach, was du dann mit dem Geld gemacht hast? Nee, die fragen dann halt, wie es im Urlaub war. Achso, wie viel Geld hat die Mutter dir gegeben? Was hast du gesagt? Das sind jetzt auch so knapp 3.000. Also 8.000 Euro Schulden. Ja. Das ist heftig. Was hast du schon gegen diese Sucht? Das ist ja eine Sucht, darüber müssen wir gar nicht reden. Mhm. Was hast du gegen diese Sucht unternommen? Eigentlich noch gar nichts. Warum nicht? Das ist auch das Problem. Ich traue mich nicht wirklich aus mir rauszugehen. Also ich traue mich nicht damit bei Freunden oder bei meinen Eltern darüber zu reden. Gut, wenn du auch noch nicht geredet hast, aber du könntest doch schon etwas unternommen haben, so für dich alleine, dass du Entscheidungen getroffen hast, dass du versucht hast, davon wegzukommen. Hast du alles nicht gemacht? Ja, ich habe das mal probiert, aber halt auch nur, dass ich mir das allein gesagt habe. Du hörst jetzt auf, aber das klappt einfach nicht. Das klappt vielleicht 2-3 Tage und dann hat man wieder irgendein Fußballspiel vor Augen, wo man auch unbedingt was rausholen will und ja, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wer weiß das überhaupt, dass du da so drin hängst? Also von meinen Freunden spielen auch ein paar, aber die spielen halt nur am Wochenende, wenn mal Fußball-Bundesliga ist und wir dann die Spiele gemeinsam verfolgen. Mhm. Ansonsten weiß das eigentlich nur einer, aber der auch nicht so wirklich. Der ist auch schon am Zocken, aber nicht so krass wie ich. Mhm. Hast du eine Freundin? Und dem zeige ich halt auch das meiste. Ja, hast du eine Freundin? Nee. Hattest du mal zwischendurch eine? Ich hatte mal eine Freundin, ja. Bleibt da überhaupt Zeit für sowas, für so andere Sachen? Eigentlich nicht, nee. Also auch auf der Arbeit, egal wo ich bin, ich habe immer schon irgendwelche Spiele im Kopf. Mhm. Überlege halt, was könnte es da für eine Quote geben, was ist da für eine Quote und... Weißt du, das kannst du, im Prinzip kannst du das vergleichen mit einer schweren Rauschgiftsucht. Ja, das ist auch immer so, wenn ich gewinne, dann saufe ich mich auch komplett kaputt und fühle mich halt, als wäre ich der King der Nacht. Mhm. Aber du hast... Auch wenn ich besoffen bin, dann denkt man auch immer, das geht immer so weiter, jetzt klappt's. Aber du hast dieses Spielchen, hast ja eigentlich ja schon durchschaut, ne? Eigentlich schon, aber... Dass du eigentlich nie gewinnst, sondern dass du im Prinzip, im Endeffekt immer verlierst. Im Prinzip, ja, auch wenn ich gewinne, weiß ich schon, beziehungsweise weiß ich, dass das Geld sowieso in ein paar Tagen wieder weg ist. Genau. Ich meine, das war schon mal ein ganz guter Schritt, dass du das selbst so durchschaut hast. Das hast du am Anfang ja nicht so durchschaut. Ja. So, du hast das durchschaut. Du siehst, wie der Ist-Zustand ist, nämlich dass du 5.000 Euro bei der Bank hast, das kostet viel Zinsen und 3.000 bei deiner Mutter. Dass dein ganzes Leben daran sich darauf orientiert, dass du kaum Zeit hast für irgendwelche anderen Sachen, dass du deinen Traum, ein Auto zum Beispiel zu haben, auch nicht verwirklichen konntest, dass du im Prinzip richtig unten bist. Und wenn du wenn du jetzt nicht bei den Eltern noch wohnen und essen könntest, wärst du fast in der Gosse. Ja, davor habe ich halt auch Angst, dass ich halt nie auf eigenen Beinen stehen kann. Zu Recht, mit 24 muss man da eigentlich schon so ein bisschen eine Perspektive haben. Ausbildung habe ich auch abgebrochen und ich habe irgendwie auch gar keinen Kopf. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch keinen Selbstvertrauen, um dann für irgendwie was durchzuziehen. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Hauptschule. Ja, und Ausbildung abgebrochen? Ja. Was war das für eine Ausbildung? Maler und Lackierer. Ja. So, also... Ich sag mal so, die nächsten Schritte müssen sein, dass du richtig was gegen diese Sucht unternimmst, dass du zu einer Suchtberatungsstelle gehst, dass du am besten zu einem Therapeuten gehst. Mhm. Wie man das macht, wird dir gleich meine Psychologin erklären. Mhm. Dann als zweiter Schritt musst du dir vornehmen, zumindest als Ziel, dass du wieder eine Lehre anfängst. Ja. Jetzt kannst du das noch machen, du bist noch relativ jung, da geht das. Ja. In 10 Jahren ist es alles noch komplizierter. Damit du was ordentliches in der Tasche hast und zumindest einen Ausbildungsberuf hast. Und dann wird sich alles weitere fügen. Aber das sind die ersten Hauptschritte. Die ersten Schritte, du musst jetzt was tun. Du musst jetzt zu einer Beratungsstelle gehen und du musst wahrscheinlich zu einem Therapeuten und dich, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit. Du musst dir vielleicht sogar in eine Klinik, das weiß ich nicht. Mhm. Ja. Bist du bereit zu drastischen Maßnahmen? Irgendwie nicht. Warum reden wir dann? Also eigentlich, ich will es schon machen, aber irgendwie fehlt mir der Wille dazu. Dann geh weiter vor die Hunde. Ja, das will ich auch nicht. Ja, eben. Ist doch absurd. Ja. Ne, was du mir gerade alles so erzählt hast, ist dir doch wirklich klar, dass was geschehen muss eigentlich. Ja, ich weiß, dass es nur noch weiter bergab gehen kann und wird. Wenn das so weitergeht. wenn du, kannst du das jetzt überhaupt noch sagen, nach so vielen Jahren, was so der Thrill für dich ist, das zu machen? Einfach der Nervenkitzel halt, während das Spiel läuft, auf das Resultat zu hoffen, auf das man getippt hat. Ja. Das ist halt so der Kick. Mhm. Aber wenn man verliert, ist man halt komplett leer und denkt, wie dumm ist man eigentlich, das zu machen. Das stimmt. Und du hast schon so viele Jahre verplempert jetzt von deinem Leben. Total verplempert. Die sind ja, wenn ich mir auch überlege, was ich mir von dem ganzen Geld hätte kaufen können. Ach, hör auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich habe dir klar meine Meinung gesagt, Dominik. Das ist natürlich jetzt dein Ding, was du daraus machst. Vielleicht geht es dir noch nicht dreckig genug, dass du noch keine Eigeninitiative startest. Aber immerhin hast du ja schon mal angerufen. Das ist ja der erste. Ja, es war auch mal cool, dass ich mich da mal bei jemandem ausholen konnte, sage ich jetzt mal. Ja, das ist auch völlig okay, aber damit ist es nicht getan. Ne? Ja, das ist schon klar. Sehr klar, ne? Danach musst du, also meine Psychologin ruft dich jetzt zurück. Die gibt dir jetzt die ganzen Infos an die Hand und dann musst du das für dich entscheiden, wann und ob du das in die Wege leitest. Ja. Und da bist du das ist dein Leben, das musst du in die Hand nehmen. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir sehr viel Glück und dass du es schaffst, Dominik. Mhm, danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, coole Sendung hast du. Dankeschön, alles Gute, viel Erfolg. Ja, danke, ciao. Tschüss. Ich freue mich auf Samira, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Samira. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Danke, dass ich genau durchgekommen bin. Über was reden wir? Und zwar reden wir über meine Essstörung. Ich leide seit 3 Jahren immer wieder im Wechsel an der Magersucht und der Bulimie. Mhm. Und aufgrund eines falls in meiner Klasse. Eines was? Aufgrund, dass eine Mitschülerin das gleiche Thema vor ein paar Wochen wieder angesprochen hat, beziehungsweise sie sich geoutet hat, hatte ich dieses Bedürfnis, das Gleiche zu tun und mich quasi wieder mit meiner Krankheit zu konfrontieren. Das Gleiche zu tun vor der Klasse, oder wie? Eigentlich mehr oder weniger nur vor meinen Lehrern. Was für eine Schule machst du? Ich mache eine Ausbildung zur Bewegungspädagogin. Zur Bewegungspädagogin? Genau. Mhm. Und hast du es gemacht? Hast du es denen allen gesagt? Genau. Also habe mich quasi geoutet, auf der einen Seite unterstützend für meine Mitschülerin, zu sprechen. Wie hast du das denn gemacht? Hast du dich vor die Klasse gesessen und hast gesagt, liebe Leute, ich bin essgestört? Es war mehr oder weniger erst vor meiner Klassenlehrerin und meiner Schulleitung, dass ich gesagt habe, dass ich selber mit diesem Problem, konfrontiert wurde vor einigen Jahren, das halt immer noch anhält. Es ist halt stetiger Begleiter. Mhm. Und dadurch ist mir selber halt nochmal klar geworden, wie sehr es eigentlich auch noch immer meinen Alltag bestimmt. Also wie sehr bestimmt es deinen Alltag? Im Moment ist es wieder sehr extrem, dadurch, dass ich damit quasi wieder so konfrontiert wurde, dass es mich bestimmt. So situationsbedingt, also auch sehr stimmungsabhängig, wie gerade meine Beziehungen sind. Okay, in welcher Phase bist du? Bist du in der Magersuchtsphase, dass du nichts isst, oder in der Bulimiephase, dass du erbrichst? Also jetzt ist es eher, dass ich esse und dann nicht aufhören kann. Und dann erbrichst du wieder? Das im Moment nicht. Aha. Also es ist eher... Also du überfristig im Moment, oder wie? Genau. Also kannst du das so vorstellen, dass man statt den Emotionen quasi isst. Also um damit diese Emotionen nicht aufkommen. Aber das ist ungewöhnlich. Also ich kenne das in der Regel so, dass die Menschen magersüchtig sind oder sie erbrechen. Dass sie aber dann diese Variante haben, dass sie wirklich eine Fresssucht haben und das bei sich behalten und gleichzeitig bulimisch veranlagt sind, das habe ich kaum bisher gehört. Wie schwer bist du? Ich wiege jetzt 71 Kilo, bin 1,73 groß. Ja. Okay, deshalb wahrscheinlich auch bist du nicht so ganz dünn, weil du solche Phasen dann auch hast. Genau. Also ich bin halt sehr, sag ich mal, ich arbeite sehr an mir und oder ich persönlich habe halt auch Angst so um meine Gesundheit, weil ich eigentlich auch das Ziel habe, gesund zu leben, sag ich mal. Wenn du so ein Fresh Flash bekommst, was stopfst du da alles in dich hinein, ohne es dann zu erbrechen? Also es ist unterschiedlich. Das ist immer je nachdem, worauf ich gerade Appetit habe, beziehungsweise meistens sind es Lebensmittel, die die Geschmacksnerven anregen, mal salzig, mal eher süß. Ja, ist mir alles klar. Ich will mal so einen Eindruck haben, von der Menge. Wie viel stopfst du da? Menge. In einer ganz schlimmen Phase ist es allerdings auch schon ein bisschen her, da ist es dann, wirklich mal, Torte oder wirklich Brot, packungsweise, Wie Torte? Schokolade. Wie viel Torte? Eine ganze Torte oder was? Ja. Eine ganze Torte, okay, wir stellen uns vor, du isst eine ganze Buttercremetorte. Mhm. Ja? Das isst du auf einmal. Mhm. Und was kommt da noch drauf? Dann kommen mal 3 Tafeln Schokolade, also in meiner schlimmsten Zeit. Also das ist dann so ein Süßflash. Du willst dann absolut Süßes haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir in der schlimmsten Phase gar nicht vorstellen, eine ganze Buttercremetorte. Ja, also das sind halt wirklich die, allerdings war das wirklich noch die bulimische Phase, wo es halt wirklich nachher zum Erbrechen kam. Okay, das ist ein anderes Thema dann. So, wie auch immer, jetzt hast du dich da vorne öffentlich gemacht. Wie hast du das empfunden, das jetzt allen so zu sagen? Auf der einen Seite war es befreiend, weil es doch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis vorher sehr Tabuthema war, Also es hat dir gut getan, dass du da mal gesprochen hast. Genau, es hat mir auf der einen Seite gut getan und auf der anderen Seite, es ist natürlich, ich bin verletzbarer geworden. Mhm. Also ich traue mich nicht mehr so viel von mir preiszugeben, wie ich vielleicht vorher Es ist ja gut, das ist ja ein erster Schritt, dieses nach außen tragen. Der zweite unbedingte Schritt ist ja die professionelle Hilfe, die man sucht. Hast du die gesucht mittlerweile? Ich habe dann direkt schon, nachdem ich das festgestellt habe, in Klinik gegangen und habe danach nach der Klinik auch eine ambulante Therapie angefangen. Wie lange liegt jetzt diese Therapie zurück? Die liegt jetzt knapp 2 Jahre zurück. Und seitdem hast du nichts mehr gemacht? Doch, also ich bin jetzt wieder in Behandlung, nachdem ich gemerkt habe, dass... Ach so. Ja. Ja, aber das ist doch wunderbar. Hast du denn das Gefühl, dass die Behandlung was nutzt? Ich bin jetzt quasi erst wieder 2-mal angefangen. Merke schon, dass es mir was nützt, ja. Also bei mir ist jetzt eigentlich nur so dieser Punkt, an dem ich merke, dass ich wahrscheinlich mein ganzes Leben halt sehr damit konfrontiert bin. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber es sind ja quasi immer, Schwankungen im Leben. Und Es ist doch völlig okay. Jetzt hast du alles richtig gemacht. Dieses nach außen kehren finde ich völlig in Ordnung. Damit das bedeutet auch noch eine größere Akzeptanz der eigenen Person sich selbst gegenüber, dass man nämlich diese Krankheit akzeptiert, als wenn man sie verheimlicht. Wenn man die nach draußen lässt, nimmt man sie eher an. So, und du bist jetzt wieder in Therapie. Das heißt, es ist doch alles auf einer ganz guten Schiene. Wo ist das Problem? Das Problem ist, glaube ich, dass ich das jetzt gerade so für mich halt auch realisiert habe und ganz angenommen habe. Also dieses Gefühl fühlt sich einfach anders an als die Male zuvor. Verstehe. Durch das Offenbaren den anderen gegenüber. Genau. Ja, das ist super, Samira. Das finde ich gut. Das macht es dir noch drastischer klar, was mit dir los ist. Nämlich, dass du wirklich Hilfe brauchst. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen schockierender jetzt, nachdem du das so offen Es fühlt sich für mich wirklich sehr an, als ob ich wirklich sehr am Boden liege. So fühlt, also so fühlt ja, sich das, das glaube ich, aber das ist nicht schlimm. Das ist ein guter Schritt und der ist ein notwendiger Schritt, damit es dann wieder bergauf gehen soll. Ich kann dich nur beglückwünschen dazu, dass du das gemacht hast. Das ist mutig und das ist richtig. Mhm. Und wenn du jetzt auch noch in guten Händen bist, da therapeutisch, glaube ich, dass du gute Chancen hast, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Ja. Hast du ein gutes Gefühl bei deinem Therapeuten? Ja, habe ich schon, ja. Sehr gut. Samira. Ja. Mann, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du schaffst und dass du da tapfer weiter an dir arbeitest. Mhm. Und dass du in hoffentlich absehbarer Zeit aus diesem Horror raus bist. Denn das ist wirklich Horror. Ja. Dass du ein relativ normales Verhältnis zum Essen bekommst. Das ist ja das Ziel. Mhm. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und wünsche dir alles Gute, Samira. Ja, danke. Du kriegst noch einen kurzen Satz loswerden. Einen kurzen Satz? Einen kurzen Satz, genau. Also, ja, ich würde gerne, ich weiß nicht, wie viele Menschen immer zuhören. Ich weiß nur, dass deine Sendung sehr erfolgreich ist, dass ich ja gerne mehrere ermutigen möchte, die wirklich auch eine Essstörung haben und sich davon sehr schämen, ja, ermutigen, da dran zu bleiben und nach sich, ja, auf das eigene Körpergefühl oder das eigene innere Stimme zu hören. Weil es sind sehr viele Menschen, die das haben und einfach nicht wahrnehmen. Finde ich einen sehr guten Ratschlag. Aber den musst du dir selbst auch immer wieder einbläuen. Auch immer wieder einbläuen, ja. Auf jeden Fall. Genau, dann wird das nicht schaffen. Ich drücke die Daumen, meine Liebe. Alles, alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:31 haben wir und 34 Sekunden. Und hier ist Hartmut, der ist 53. Guten Morgen, Hartmut. Morgen. Morgen. Hartmut, um was geht's? Ja, ich bin im Hospiz. Du bist im Hospiz? Ja. Bist du Patient? Liegst du dort? Ja. Das heißt, du bist schwer erkrankt, unheilbar krank? Ja, ich werde in absehbarer Zeit sterben. Was für eine Erkrankung hast du? Ich bin 2009 hatte ich eine Lebertransplantation wegen Krebs. Ja. Ein Jahr danach hat der Krebs gestreut. Ja. In eine Lunge, in eine Wirbelsäule, in eine Beine mittlerweile. Also Körper ist voll. Voller Miste. Von Metastasen. Ja. Mhm. Ich habe etwa an die 20 OPs, die letzten 2 Jahre habe ich nur im Krankenhaus verbracht. Wahrscheinlich zusätzlich dann auch noch Chemotherapien gemacht? Chemotherapie 3 Jahre lang. Und alles hat nichts genutzt? Und alles hat nichts genutzt. Und jetzt kann man nichts mehr machen? Nein. Hast du starke Schmerzen im Moment? Ja, vom Rücken aus. Ja. Wie lange bist du schon im Hospiz? 10 Tage. Bist du so durch deine Umwelt gut eingebettet? Hast du nahe Angehörige, die dich besuchen? Tja, meine Frau hat mich gestern verlassen. Deine Frau hat dich gestern verlassen? Ja. Warum? Weil ich zu ihr gesagt habe, ich werde ihr nie vergessen, dass sie mich hier reingesteckt hat, ins Hospiz. Ich wollte eigentlich zu Hause sterben. Aber meine Frau, die arbeitet, ist eine Karrierefrau. Ja. Die ist beim Steuerberater. Ja. Die ist Bilanzbuchhalterin. Und die hat dann keine Zeit. Obwohl du klar gesagt hast, du wolltest gerne zu Hause bleiben. Das hätte man ja auch mit ambulanter Betreuung. Es gibt ja ambulanten Hospizdienst. Ja. Das Problem ist, ich habe schon mehrfach Nierenversagen gehabt. Mhm. Und zurzeit geht es aber. Und ich wollte Weihnachten zu Hause sein, wollte sie nicht. Hat sie das begründet? Da muss sie ja nicht arbeiten. Nee, sie möchte das nicht. Ist ihr das lästig? Ja. Ich bin ganz erschüttert, Hartmut. Was ist denn das für eine Frau? Was ist das für eine Ehe? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie war das denn, bevor du krank wurdest? Da war's gut. Und während deiner schweren Krankheitszeit, da hast du auch viel durchgemacht, hat sie da an deiner Seite gestanden? Ja, die ist überall. Ich war ja in ganz Deutschland in Krankenhäusern. Essen, Solingen, ich habe mir Ärzte über das Internet gesucht, weil die hier mich nicht mehr behandeln konnten oder wollten. Und da hat sie dich immer begleitet? Die war, ist mich überall besuchen gekommen, ja. Und der Streit ist ausschließlich daran entbrannt, dass du zu Hause sterben wolltest und sie wollte das nicht? Nein, der Streit ist gestern gekommen, weil ich gesagt habe, ich vergesse dir das nicht. Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, aber anfänglich hattet ihr dann ja auch eine Auseinandersetzung, als sie gesagt hast, du sollst ins Hospiz und du hast gesagt, nein, ich will nicht. Richtig. Und dann kamen die Tränen bei ihr wieder und dann habe ich wieder nachgegeben. Und dann bist du ins Hospiz gegangen. Ja. So, und gestern hast du ihr gesagt, das kann ich dir nicht verzeihen. Ja. Und dann ist sie gegangen. Dann hat sie ihre Jacken genommen. Ist zu den Pflegern gegangen, hat mich noch ein bisschen schlecht gemacht, was für ein Arschloch ich doch bin, und ist gegangen. Was waren ihre letzten Worte? Weiß ich gar nicht. Also nichts Besonderes? Nö. Habt ihr Kinder? Nein. Sie hat einen Sohn. Das ist meine dritte Ehe. Wie lange warst du mit dieser Frau, oder bist du mit dieser Frau zusammen schon? 3 Jahre. Ach so. Das heißt, du hast sie in deiner Erkrankung kennengelernt? Ja, aber damals hatte man mir noch Hoffnung gemacht, das kriegen wir im Griff. Wie hast du sie denn kennengelernt, wo du da schon ein schwer kranker Mann warst? Nee, da war ich noch nicht krank. Ach so, das war kurz davor. Fit. Ach so, ich verstehe. Aber kurz davor war das dann. Ja. Mhm. Wie geht es dir denn jetzt mit dieser Situation? Scheiße. Ich habe versucht, die zu erreichen. Die geht nicht ans Handy, die geht nicht ans Telefon. Im Büro lässt sie sich verleugnen, schickt Kollegen ans Telefon. Ja, und ich werde dann sauer. Weil die Kollegen, die beschimpfen mich dann noch. Findest du so im Nachhinein deinen Satz richtig, dass du gesagt hast, das verzeihe ich dir nicht? Das richtig. Das war eine linke Aktion, wie die mich hier reingebracht hat. Mhm. Die haben sich das wohl... ich war vorher hier in Behandlung im Krankenhaus und dann hat sie mit der Ärztin darüber gesprochen, ohne mich einzuweihen. Und dann hieß es auf einmal, komm, wir gehen uns das Hospiz angucken. Ach so. Und dann bist du mitgegangen. Ja. Da konntest du noch gehen. Kannst du ja, nee, im Rollstuhl. Und da blieb ja nichts anderes übrig, als zu sagen, ja okay, dann bleibe ich halt da. Ja. Die kassiert meine Rente. Alles bei ihr auf dem Konto. Das Pflegegeld ging auf dem Konto. All die hat gut gelebt. Hast du denn aus früheren Beziehungen Kinder? Ja, leider keinen Kontakt zu. Zu wem hast du überhaupt noch außer mit deiner Frau Kontakt? Mit der Frau jetzt auch nicht mehr? Also eigentlich gar keinen. Das heißt, du bist im Hospiz und ganz alleine? Ja, mehr oder weniger. Ich telefoniere mit meinen Nichten. Mhm. Aber die kommen aus dem Rheinland, Köln. Ich bin ja auch Kölner. Und in welchem Bundesland bist du jetzt? Was ist Siegen? Siegen ist auch noch NRW. Ja. Mhm. Mhm. Hat man dir eine Prognose gesagt, wie lange du noch leben wirst? Tja, das kann jeden Tag sein. Das sagen die Ärzte. Das heißt, du erwartest den Tod und bist in einem großen Konflikt und in einem großen Streit mit deiner Frau. Ja. Was wäre dir das Liebste jetzt, was passieren sollte und könnte? Dass ich mit ihr reden kann. Was möchtest du ihr sagen? Ich will entschuldigen würde ich mich. Das möchtest du schon? Ja. Obwohl du sagst, dass das schon eine linke Tour war, wie sie dich da rein manövriert hat. Ja, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, ich weiß es nicht. Es ist nicht gut, wenn man so schwer krank ist wie du und wenn man den Tod erwartet, dass man innerlich so zerrissen ist. Es ist schon richtig, wenn du sagst, ich will mich entschuldigen, um deinen Frieden zu machen. Aber sie geht jetzt nicht ans Telefon. Nee. Was glaubst du, wie ihr zumute ist? Tja, wenn ich das mal wüsste. Meinst du, dass ihr das auch ein bisschen leid tut oder hat sie nur Wut auf dich? Ich denke, die hat mehr Wut auf mich. Was kann man jetzt machen? Kannst du noch schreiben? Ja. Dann schreib ihr einen Brief, Hartmut. Hab ich schon. Hast du schon? Was E-Mail habe ich geschrieben, SMS habe ich geschrieben. Was hast du da reingeschrieben? Das, was du mir gerade gesagt hast? Ja, ja. Dass es dir leid tut? Ja. Das ist gut, dass du das gemacht hast. Ich glaube, mehr kannst du nicht tun. Aber dann hast du das Wichtige getan, was du für dein Leben noch tun musst. Du hast ein Friedensangebot gesprochen. Und das ist richtig und das ist gut. Jetzt liegt es an ihr. Jetzt müsste sie ist am Zug. Sie muss was machen. Tja, da wird aber nichts kommen. Aber dann hast du dir nichts mehr vorzuwerfen jetzt. Dir ist ein Unrecht angetan worden, so empfindest du es. Du hast es ihr gesagt, die Situation ist ja hoch angespannt, du bist schwer krank. Und jetzt hast du dich entschuldigt, mehr kann man nicht machen. Du hast jetzt keinen Fehler mehr gemacht, nachdem du geschrieben hast. Und ich will dir sagen... Aber das frisst mich langsam auf. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und ich werde auch langsam, die Traurigkeit, die geht langsam in Hass über. Normalerweise bin ich nicht der Mensch, der soll ich das sagen? Ich habe ein bewegtes Leben hinter mir. Mhm. Ich war 20 Jahre im Ausland. Ich war bei der Fremdenlegion. Oh ja. Du warst bei der Fremdenlegion? Ja. Dann hast du aber wirklich ein bewegtes Leben hinter dir. Wir wollen das nicht vertiefen, aber nur eine Frage. Wie kam das, dass du zur Fremdenlegion gegangen bist? Ich war damals verheiratet, hatte Gerichtstermine und bin abgehauen. Und Frankreich hat damals nicht ausgeliefert. Mhm. Du bist wohl deine Strafe weggelaufen, die du hier hättest annehmen müssen. Was ging's denn da? 36 Monate hätte ich sitzen müssen. Wegen was? Diebstahl. Mhm. Ja, das ist ein bewegtes Leben, das glaube ich. Hartmut, ich sag's nochmal, dass du in deiner Not, in der du dich gerade befindest, ihr so einen Satz an den Kopf wirfst, das kann ich dir nicht verzeihen, dass du mich hier hingeschickt hast, finde ich verständlich. Das wäre wahrscheinlich ganz vielen von uns auch so passiert. Aber du hast ja jetzt eine Entschuldigung ausgesprochen. Und das ist, ich sag's nochmal, das ist gut und das ist richtig. Versuch doch jetzt für dich zur Ruhe zu kommen, dass du nicht mehr machen kannst. Wenn sie noch kommt, wenn sie dich noch besuchen kommt oder reagiert, umso schöner. Aber wenn sie nicht kommt, dann liegt es an ihr. Das muss sie das mit ihrem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht mehr tun. Hast du denn da im Hospiz einen Ansprechpartner, einen Seelsorger, mit dem du auch mal darüber sprechen kannst? Nee. Nicht? Doch. Nein. Nein? Ja, auch kein Psychologe? Nein. Der Seelsorger war einmal hier, aber er wollte wiederkommen, den habe ich bis heute nicht mehr gesehen. Das wundert mich jetzt sehr, weil das eigentlich zur Hospizarbeit dazugehört. Ich verspreche dir jetzt, dass wir uns mal schlau machen. Wir werden dich gleich nochmal anrufen und genau erfragen, wo du liegst. Ob man da nicht organisieren kann, dass da ein Gesprächspartner zu dir kommt. Das ist das eine. Sprichst du denn, sprechen die Mitarbeiter vom Hospiz denn auch nicht mit dir? Der Leiter, der hat lange mit mir geredet. Aber meine Frau dadurch, die drückt immer auf die Tränendüse und ich stehe dann immer als Buhmann da. Also wir kümmern uns da jetzt mal drum, Herr Hartmut. Ich fände es sehr gut, wenn da jemand jetzt gerade und sehr schnell zu dir kommen könnte. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt, dass du getan hast, was du tun kannst. Ja. Versuche dich jetzt etwas zu beruhigen und mach jetzt auch nichts mehr, ruf auch nicht mehr an. Sie weiß, dass du eine Reaktion haben möchtest und da musst du nicht ständig dich aufregen und dich bei ihr melden. Versuch mal zur Ruhe zu kommen, weil du das Richtige getan hast. Ja. Jetzt werden wir dich gleich nochmal anrufen, Hartmut. Alles klar. Dazu bitte ich dich aufzulegen und nicht auflegen. Doch, bitte auflegen. Und dann ja. Ruf mir nochmal an und ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für das, was jetzt bevorsteht. Danke. Mach's gut, Hartmut. Tschüss. Danke nochmal, ja. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschö. Hier ist André. André ist 25. Guten Morgen. Hallo? Morgen, Domian. Ja, bist du im Auto? Ja, ich bin gerade unterwegs. Ja, ich höre schon. Also André, 25, das stimmt, ne? Ganz genau, ja. Ja? Um was geht's bei dir, André? Mir geht das Thema ums Thema, um was jetzt zurzeit sehr groß ist, im Fernsehen, überall Nachrichten, es geht um Ukraine. Ah, bist du aus der Ukraine? Ganz genau, ja. Ah, und wie lange lebst du schon in Deutschland? Ungefähr 12 Jahre. Also so ganz, na gut, da bist du als Jugendlicher hingekommen. Ganz genau, ja, ja. Hast du also die Jugendzeit hatte ich mehrfach hier in Deutschland. Ja, hast du Verwandte und Freunde noch drüben? Ganz genau, ja, ja. Von meinem Vater noch die Verwandten, von meiner Mutter sind noch ein paar Leute geblieben, also Kontakt ist noch da. Was hältst du denn von Herrn Klitschko? Herr Klitschko, ja, also das ist ein hochformierter Mensch in Ukraine zurzeit. Ja. Ich sehe ihn als nicht Politiker und auch nicht als eingebildete Person, sondern diese Brüder, also diese Familie hat ganz normal durchgemacht das Leben wie die ganzen anderen Bürger in der Ukraine. Ja. Und die reden Klartext und die wissen, was das Land braucht und was das Land nicht braucht. Was glaubst du denn auch aufgrund deines Wissens durch die Freunde und die Familie, wie die politische Situation unter dem jetzigen Präsidenten sich darstellt? Wie ist das Leben in der Ukraine? Also das Leben ist schrecklich, grausam. Die Leute, die versuchen da zu überleben, die leben nicht, die überleben. Du würdest auch klar sagen, dass der jetzige Präsident eine Diktatur ist? Nicht Diktatur. Ich wollte dich ehrlich gesagt auch mal fragen, Domian, was hältst du davon, wenn ein Präsident von einem Land das Land regiert und saß im Knast schon zweimal? Ja. Was kann man da schon glauben an von solchen Menschen? Unser Präsident, der hat einen persönlichen Hubschrauber, ja? Mhm. Einen persönlichen Hubschrauber. Dann hat er außen von Kiew überall Villas, dicke Häuser, verschiedene Märkte für sich. Sein Sohn hat alles. Aber die Bürger und Ukraine? Also ein durch und durch korruptes Regime. Ganz komplett korruptes. Mafia, nur Mafia kann man sagen. Was denkst du zu Frau Timoschenko? Timoschenko, eine hochformierte Frau, die auch das gleiche wie Klitschko, die möchte nur das Beste. Ja, was wären denn jetzt deine Forderungen, deine Wünsche? Was sollte passieren? Meine Wünsche, also ist großer Respekt erstmal dran an Maidan, an Kiew, dass die Leute da stehen, immer noch in der eisigen Kälte. Der große Platz in Kiew, ja genau. Ganz genau, die in eisiger Kälte komplett dastehen mit Kindern, ältere Männer, ältere Menschen, jüngere Menschen. Die sind da einfach mit Kräften am Stehen und versuchen, dass alles besser wird. dass den Vertrag mit EU auf jeden Fall vereinbart wird. Ja, nun hört man ja aus der Ukraine, dass das Land eben fast gespalten ist, dass die südliche und westliche Ukraine sehr zu Europa tendiert, aber die östliche Ukraine sehr zu Russland. Wie siehst du das? Ja, das ist das Problem zwischen Ukraine und Russland. Also es geht nicht über uns Bürger, sondern die Politik. Ja. Da wird die ganze Zeit hin und her gerissen, wer was kriegt. Russland möchte ja gerne viel haben, also Putin. Der möchte ja komplett alles für sich haben. Mhm. Und Ukraine, wie immer, die sitzen komplett am Boden und die können nichts machen sozusagen. Also Russland macht Druck, Putin möchte das machen, was der möchte, also dass wir das Ukraine machen soll, was der möchte. Ja, heute gab es ja nun diesen sogenannten runden Tisch, da war Klitschko auch und der Präsident und viele andere, aber Klitschko sagte dann hinterher, dass das irgendwie nur so eine Fake-Veranstaltung war, dass es im Prinzip gar nicht viel gebracht hat. Alles gemacht, das ist alles gemacht, das ist alles Gelaber, schon über 20 Jahre wartet Ukraine, dass die nach EU kommt und jedes Mal immer das Gleiche, die Politiker uns irgendwas von irgendeinem Theater und es passiert nichts. Also wäre die ideale Lösung wäre, dass die jetzige Regierung zurücktritt und es Neuwahlen, aber wirkliche Wahlen und freie Wahlen gibt im Land. Ganz klar freie und die auch kontrolliert werden, die letzten Wahlen, wette ich mit dir, die Wahlen waren korrupt bezahlt und ich wette niemals, dass unsere Bürger einen Präsidenten, der zweimal im Knast schon saß, ja, der in den 90er Jahren der Pate sozusagen war von Mafia, von ukrainischer, russische und ukrainische Mafia, also diese ganzen korrupten Gruppen. Der war da die höchste Person, kann man sagen. Also ich wette niemals, dass die Menschen so einen Präsidenten haben wollten. Wie wäre deine Prognose, wenn es zu wirklich freien Wahlen käme? Würde Frau Timoschenko oder Herr Klitschko als Sieger hervorgehen? Natürlich. Also ich sehe das nur eins. Klitschko und die anderen Personen, die mit ihnen unterwegs sind, Timoschenko, diese Personen möchten nur das Beste. Aber du siehst ja selber, Timoschenko, die hat versucht, besser alles zu tun. Was passiert? Die stecken die eiskalt in den Knast. Mich wundert im Moment, das kann ich nicht, verstehe ich nicht richtig. Eine Weile war das ein großes, auch internationales Thema, dass die Frau im Knast sitzt. Im Moment hört man kaum was von ihr. Man hört immer nur von Klitschko was. Ja, natürlich. Die hat ja vereinbart, dass die erstmal nichts essen tut, also auch Protest und. Dann war ja auch die Anfangszeit, dann wollten die rübernehmen für Pflege, Krankenpflege und alles, weil die ist ja da krank. Mhm. Die wird da auf jeden Fall hundertprozentig geschlagen, erniedrigt und. Das ist korrupt da. Und zurzeit wird man auch über die Frau reden, aber mehrfach ist Klitschko möchte jetzt erstmal durchkommen an die Menschen und versuchen, den Kopf zu waschen von den Menschen, damit die nicht an die ganzen blöden Politiker glauben. Ist ja die EU ist ja schon sehr aktiv. Es gibt ja immer wieder Besuche von hochrangigen EU-Parlamentariern oder Repräsentanten. Du lebst jetzt in Deutschland. Hast du auch die deutsche Staatsbürgerschaft schon? Nee, ich habe normale ukrainische, mein Pass. Aber du bist eben hier in Deutschland, sprichst hervorragend Deutsch und hast dich auch... Komplett. Ich lebe von den Gesetzen, ich lebe wie ein Deutscher. Also ich sag ja, ich respektiere Deutschland, respektiere die Gesetze und bin auch ehrlich gesagt dankbar, dass das hier so, also ich leben kann hier in Deutschland. Was wäre dein oder was ist dein Wunsch? Welche Initiative, welche Rolle soll Deutschland vielleicht verstärkt in diesem Konflikt spielen? Also das Größte wünsche ich erstmal für die Zukunft, für unsere Kinder, ukrainische Kinder, für unsere Bürger, dass mehr Jobs ankommen, dass die Kriminalität wegkommt, dass man, wenn man zum Arzt gehen möchte und OP oder irgendwas kriegen muss, dann, dass man nicht für die Ärzte bezahlen muss von seiner Tasche, dass man nicht die eigenen Materialien mitbringen muss, zum Beispiel Spritzen, Handschuhe, das ist krass da. Also da muss man alles selbst bezahlen. Die Jugend hat keine Perspektive, keine Zukunft. Wenn man irgendwie was sein möchte, zum Beispiel Anwalt oder. Man geht einfach in die Anwaltskanzlei zum irgendeinen hochrangigen Mensch, bezahlt mal ein bisschen, paar tausend Dollar und man hat schon direkt den Zertifikat, dass man ein Anwalt ist. Also, vielleicht haben wir ja demnächst... den neuen Außenminister Steinmeier, der ist sehr erfahren und ich glaube mit guten Verbindungen in den ehemaligen Ostblock. Vielleicht kann der mit seinem Hintergrund dann auch etwas mehr bewerkstelligen und etwas mehr die Strippen ziehen. Ich danke dir auf jeden Fall, André, für deine Meinungsäußerung und komm gut an, wo immer du gerade unterwegs bist. Danke dir. Könnte ich noch einen Gruß geben? Ja gut, weil heute die Weihnachtssendung ist, okay. Danke dir. Also ich möchte ganz großen Gruß an Maidan, Ukraine, Kiew geben und ich gebe Kraft und dass die auf jeden Fall durchhalten und nicht aufgeben. Gut, der Gruß war auf jeden Fall völlig in Ordnung. André, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Ciao. Ciao, tschö. Und hier ist Gabi und Gabi ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabi. Um was geht's? Mir geht's sehr gut, dankeschön. Und zwar weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin verliebt wie mit 15 Jahren. Ach. Das ist so ein Wahnsinn. Seit wann? Seit dem 12.11. Ja, das ist noch nicht lange. Doch, das ist schon 50 Jahre, überleg dir das. Wie? Ja, pass auf. Du bist seit 50 Jahren verliebt wie noch nie? Aber nicht so heftig. Also ich hatte mich das erste Mal richtig verliebt, da war ich 14, in meinen Schulkollegen. Ja. Und er sich auch in mich. Ja. Und er hat mir 1963 schon in mein Poesiealbum eine Liebeserklärung geschrieben. Ja. So, und dann habe ich über Stay Friends Schulkollegen getroffen und habe nachgefragt, ob die Kontakt zu diesem Udo haben. Ja. Und da hieß es nein und da wurde mir gesagt, es tut mir leid, aber der Udo, so wie mir zu Ohren gekommen ist, ist er verstorben. Ja. Oh Gott, ich war ganz erschrocken. Ich war aber zu der Zeit noch verheiratet und naja, gut. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es ihm geht und was er so macht. Und man weiß ja nie, wie ist das mit der Liebe? Ist sie wirklich so? Und keine Ahnung. Und bekam dann am 12.11. In diesem Jahr? In diesem Jahr? Ja. Also am 2011 bekam ich die Nachricht, dass er nicht mehr lebt und am 12.11. diesen Jahres bekam ich den Bescheid, du, ich habe den Udo getroffen, hier hast du die Telefonnummer, hier hast du E-Mail, hier hast du alles. Und dann habt ihr beiden Kontakt aufgenommen? Ich habe gar nicht überlegt, ich habe mich sofort ans Telefon gesetzt, ich habe ihn angerufen und er, was, du, das gibt's nicht. Und eine Stunde später bekam ich von ihm eine E-Mail und da steht dran, ich lese mal ganz kurz vor, das ist nur ein Satz, im Augenblick habe ich das Gefühl, den Boden unter den Füßen verloren zu haben und gleichzeitig auf rosaroten Wolken. Das ist ja süß. Ist er denn auch solo im Moment? Er schreibt dann noch dazu, boah, kann verschüttete Jugendliebe wehtun und gleichzeitig so schön sein. Er ist eigentlich solo. Ah. Und uneigentlich lebt er in einer 20-jährigen Beziehung. Mhm. Aber jeder hat seine eigene Wohnung und es ist, so wie er mir das erklärte, freundschaftlich verbunden. Und du? Bist du solo? Mein Mann ist Anfang des Jahres verstorben. Ah. Also ich bin seit Anfang des Jahres bin ich solo. Und da habe ich schon gedacht, der liebe Gott muss es einfach so lange gefügt haben bis jetzt. Das ist wirklich verrückt. Dass wir uns jetzt erst intensiv gefunden haben. Wie oft habt ihr euch jetzt schon getroffen? Leider noch gar nicht. Noch kein Mal? Wann seht ihr euch? Nein, er ist im Moment unterwegs. Er schafft das jetzt nicht. Aber im Februar haben wir... So lange noch? Ja, noch so lange. Wie lange, wie weit wohnt ihr auseinander? 500 Kilometer. Ja, das ist natürlich weit. Ja, aber wir skypen jeden Tag, wir telefonieren jeden Tag, wir schreiben jeden Tag WhatsApp. Also wenn ihr skypt, eng miteinander verbunden. Ja, wenn ihr skypt, könnt ihr euch ja sehen. Gefällt er dir noch? Natürlich, klar. Aber so ein Tick älter geworden ist er ja auch. Ja klar, ich habe erst ein Bild von ihm bekommen, da habe ich gedacht, naja, muss mal schauen, wie er sich bewegt, wie er sich so gibt, wenn du ihn näher kennenlernst. Aber gewisse Züge sind ja da, ne? Das ist ja toll. Also das Schlimme ist ja, das ist ja wirklich schlimm, dass man wirklich wieder so verknallt ist, wie vor 50 Jahren. Das hättest du gar nicht für möglich gehalten. Nein, ich habe abgeschlossen damit, für mich war die Sache erledigt. Thema Liebe gibt's nicht mehr. Ne? Das war vorbei. Ich war 40 Jahre mit meinem Mann zusammen und da ist ja klar, dann ist die Sache... So, jetzt ist das Jahr 2014 für dich ein ganz spannendes Jahr und es fängt im Februar an dann mit der ersten spektakulären Begegnung. Ja, Und weißt du, was das Dolle noch dabei ist? Wir haben ja mit 14, 15 uns zwar tief in die Augen geschaut, aber da war kein Körperkontakt, kein Händchen halt. Gabi, kein Küsschen, da war gar nichts. Ich will dir sagen, das könnt ihr jetzt alles volle Kanne nachholen. Aber voll. Gabi, ich wünsche dir und ihm, euch beiden, wirklich alles Glück der Welt und alles Gute und schöne Weihnachten wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch und deinem Team auch, die sind ja so toll und so nett. Die sind sehr nett. Vielen Dank, ja. Gabi. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Und jetzt wünsche ich euch von Herzen ein tolles Weihnachts-, ein schönes Weihnachtsfest und einen tollen Übergang ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen und wenn es euch nicht so gut geht, dann seid tapfer. Es wird schon sich alles irgendwie fügen. Und ich wünsche meinen sehr, sehr netten Mitarbeitern, die mich das ganze Jahr hier begleiten, auch ein ganz tolles Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr. Und ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit im Jahr 2014 mit meinen Leuten. So, ihr Lieben, das war's. Schönes Wochenende, schöne Weihnachten, schönes neues Jahr. Am 6.1. sind wir wieder da. Tschüss.